In einer Ehe erwirbt jeder Ehepartner Rentenansprüche. Diese Ansprüche werden bei einer Scheidung ermittelt und dann aufgeteilt. Dies ist der Versorgungsausgleich. Das bisherige sogenannte Gesamtbilanzverfahren war kompliziert und hat in der Regel die Ehefrauen benachteiligt. Daher hat der Gesetzgeber einen neuen Versorgungsausgleich beschlossen, der am 1. September in Kraft tritt. Holger Boden, Fachanwalt für Familienrecht. Während man im jetzigen, noch aktuellen Recht ist, eben diese Gesamtbilanz bildet, so wird es in Zukunft so sein, dass man jede einzelne Position betrachtet. Man betrachtet die Anwaltschaft in der gesetzlichen Rentenversicherung, man der betrieblichen und die Anwaltschaften in einer privaten Lebensversicherung. Und da werden die Positionen einzeln ausgeglichen. Man muss eben nicht mehr in eine Gesamtbilanz einstellen, sondern man kann unmittelbar zwischen den einzelnen Versorgungsträgern diesen Ausgleich herbeiführen. Und, auch das ist wichtig, der jeweils anspruchsberechtigte Ehepartner erwirbt dann seine Rechte gegen den jeweiligen Versorgungsträger. Er hat also einen Anspruch an den gesetzlichen, betrieblichen oder einen anderen Versorgungsträger, an den er sich bei Fragen wenden muss. Eine Riester-Rente gehört natürlich auch zum Versorgungsausgleich. Wichtig ist, dass der Versorgungsberechtigte auch alle Ansprüche auflistet, einfordert und seinem Anwalt oder dem Familiengericht mitteilt. Tut er dies nicht, können Ansprüche verloren gehen. Berücksichtigt der Versorgungsausgleich nur Rentenansprüche, also regelmäßige Zahlungen, muss auch noch der Zugewinn ausgeglichen werden. Das sind Ansprüche aus dem Vermögenszuwachs wie Sparbriefe, Bausparverträge, Wertpapiere oder Kapitallebensversicherungen. Wenn man eine Kapitallebensversicherung hat, dann habe ich im Versorgungsausgleich daraus keinen Anspruch. Ich muss dann in den Zugewinnausgleich übergehen und muss sagen, ich will die Vermögensauseinandersetzung betreiben mit meinem Ehepartner, weil in der Zugewinnfrage, da wird die Kapitallebensversicherung nun voll in das Vermögen eingestellt. Grundsätzlich müssen also die Ehepartner darauf achten, welche Rentenansprüche vorhanden sind und wie sich das Vermögen während der Ehe verändert hat, da beide Ansprüche bei Scheidung aufgeteilt werden. Nach neuem Recht gibt es beim Vermögenszuwachs eine erhebliche Änderung. Fachanwalt Holger Boden. Wenn heute ein Ehepartner mit 100.000 Euro Schulden heiratet und mit Hilfe des anderen Ehepartners gelingt es ihm, diese Schulden abzutragen, dann hat er nach aktuell geltender Rechtslage einen Zugewinn nicht erwirtschaftet. Weil das Anfangsvermögen war minus 100.000. Wenn er dann jetzt 10.000 Euro in den schwarzen Zahlen steht, hat er einen Zugewinn von 10.000 Euro erwirtschaftet. In der Zukunft wird man sagen, wenn er bei 100.000 minus gestartet ist, dann hat dieser Ehepartner einen Zugewinn erwirtschaftet von 110.000 Euro. Der Gesetzgeber berücksichtigt nach neuem Recht also, dass der Ehepartner mitgeholfen hat, die Schulden abzutragen und er daher einen Anspruch auf dieses erwirtschaftete Vermögen hat. Wichtig ist daher, darauf zu achten, welches Vermögen in der Ehe erworben wurde. Deshalb sollten auch Bank- oder Versicherungsunterlagen sorgfältig aufbewahrt werden, um spätere Ansprüche beweisen zu können. Denn Banken vernichten ihre Unterlagen in der Regel nach 10 Jahren. Aufgeteilt werden bei einer Scheidung auch Vermögenswerte wie der Hausrat. Schmuck gehört übrigens zu den persönlichen Dingen und bleibt in der Regel im Besitz des jeweiligen Ehepartners.